Eike. Veldig velkommen til Utøya. Herzlich willkommen auf Utøya. Schön, dass ihr da seid. Die erste Fähre legte schon in den ganz frühen Morgenstunden an. Mit an Bord die beiden Freundinnen Elise Knudsen und Andrea Heunschei, beide zum ersten Mal auf der Insel. Es ist wichtig, nicht zu vergessen, aber das Neue darf deshalb nicht zerstört werden, sagt Elise und ihre Freundin ergänzt. Ich fühle mich ganz gut, das wird ein schönes Wochenende. Ich denke nur wenig an das Attentat, aber es wird unsere Zeit hier bestimmt begleiten. Aber die meisten wollen doch einfach nur Spaß haben. Ich hoffe, wir werden Spaß und Erinnerung miteinander verbinden. Spaß haben. Kaum zu glauben, dass das auf Utøya gerade einmal 4 Jahre nach dem Massaker möglich sein soll, dem 69 meist junge Menschen zum Opfer fielen. Und doch erinnert hier fast alles an ein ganz normales Jugendlager. Zelte aufbauen, Musik hören, es wird gequatscht und gelacht, einige spielen Fußball. Über 1000 Jugendliche hatten sich angemeldet, so viel wie noch nie in der Geschichte des Camps, das die AUF, also die Parteijugend der norwegischen Sozialdemokraten, seit 1951 alljährlich organisiert. Für die meisten Teilnehmer ist es der erste Besuch. Andere, wie die 22 Jahre alte Nathalie Milde, kehren zurück und wissen selbst noch nicht so recht, was diese Rückkehr in ihnen auslösen wird. Hier, wo ich jetzt bin, habe ich überhaupt keine Probleme. Aber da oben, da haben wir viele Freunde verloren. Auch 2, die mir sehr nahe standen. Ich weiß nicht, ob ich dahin will. Das wird sehr intensiv. Aber hier fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Traditionell stark vertreten, die Parteiprominenz. Allen voran Jens Stoltenberg, 2011 Ministerpräsident Norwegens. Er traf, wie schon am Tag nach dem Attentat, den richtigen Ton. Launig erzählte er dem auf einem Grashügel sitzenden und liegenden Parteinachwuchs von seiner Utøya-Vergangenheit, die kaum Hinweise darauf gab, dass Stoltenberg mal NATO-Generalsekretär werden würde. Wir sangen der Refrain um, also sing Norge, Norge ut av NATO. Wir sangen damals Norwegen, Norwegen, raus aus der NATO. Ja, das war ein Schlager, den wir damals gesungen haben. Auch noch andere Lieder, aber die passen nun wirklich nicht hierher. Natürlich sprach auch der Staatsmann Jens Stoltenberg. Die Diskussionen, ob es angemessen sei, die Jugendcamps wieder auf Utøya durchzuführen, seien wichtig gewesen, betonte er. Er selbst war dafür. Das ist heute ein enormer Kontrast zu dem Ereignis vom 22. Juli 2011 mit all der Trauer, mit Verlust und Tod. Und das ist die doppelte Botschaft, mit der die AUF hier auf Utøya immer leben muss. Das Schöne und Helle, aber auch das Traurige und Dunkle, was man mit der Insel verbindet. So verbindet es mit der, ja.